SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber wird hingehen. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Und die fantastische Reise quer durch die elektronische Clubmusik führt uns heute unter anderem nach Holland. Ich habe neu einen Sound von Patrice Bäumel mitgebracht. Und wir besuchen Amber Long, eine stimmgewaltige DJ-Frau aus Toronto. Und somit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Du hörst SRF Virus. Starten wir ins Wochenende beschwingt und zuckersüß am Anfang mit einer sehr feinen Deep House-Platte. Das Projekt namens Airlines, A Tiny Dream heisst sie. Und schön fliegst du mit. Viel Spass. We'll be right back. geboren und aufgewachsen ist der Patrice Bäumel in der Nähe von Dresden. 1996 hat ihn aber dann in die Großstadt gezogen, und zwar nicht nach Berlin, was ich dir noch nachlegen wäre, nein, nach Amsterdam ausgewandert, und dort hat er die elektronische Tanzmusik entdeckt. Naja, als House-DJ hat er angefangen, und inzwischen ist der Patrice Bäumel super erfolgreich, vor allem für seine samtweichen Techno-Sounds. Kannst du dich erinnern, vor knapp einem halben Jahr hat er gerade die letzte Balance Compilation gemixt, und ganz nebenbei hat er auch noch einen Remix gemacht von Underworld. Heute zu oben stelle ich den brandneuen Sounds von diesem holländischen Wunderkind Patrice Bäumel vor. Und schon als kleiner Appetizer hörst du gerade als nächstes, nämlich den Underworld Remix von Bird One. Das hier ist der Mark Holmes, und zwar mit Saved. Thank you. einen Remix für die britische Kultband Underworlds anfertigen. Das ist immer noch eine extrem grosse Auszeichnung und das seit über 20 Jahren. Underworld rockt ja bis anhin. Gut, ihre letzte EP ist ein bisschen kompliziert so musikalisch, aber der Remix hier von Patrice Bäume, sensationell. Einer der besten Remix, der 2016 released worden ist. Bis dato. Warten wir mal ab. Wir haben ja noch ein paar Monate. Mehr neue Sounds von Patrice Bäume in den nächsten gut 2,5 Stunden hier auf SRF-Virus. Ich bin der Mendlix, das ist Mendlix Electronic und Hintergrundinfos zu der heutigen Show bekommst du auf srf.ch/mendlix.

ins Wochenende starten mit samtweichen Sounds. Das Raumschiff hebt langsam ab und ich habe wieder mal ein Classico mit in meine Plattenkiste eingepackt. Naja, Classico ist doch jetzt inzwischen 5 Jahre alt und zwar von Emo. Das steht für Electric Mono Orchestra People a Change und hinter diesem Projekt wiederum versteckt sich der Barry Jameson, eine Ikone, Grammy-Gewinner und ein Sascha Co-Produzent. Schwenderer aus Luzern. Wenn dir dein Name jetzt irgendwie bekannt vorkommt, bist du entweder ein absolutes Elektronika-Genie oder du hörst schon seit geraumer Zeit meine Radiosendung. Weil Keins, so nennt er sich als DJ und als Produzent, ist wirklich sehr international renommiert. Vor allem in Südamerika. Aber das ist doch noch ein bisschen mehr gesehen, als noch so 2008, 2009 vor allem so im Psytrance und Progressive House unterwegs war. Gut, seine Sachen sind immer irgendwie mehr oder weniger technoid und äußerst speziell gesehen. Auch da, wo er jetzt House macht, und er macht das richtig gut. Da hat er keinen Remix gemacht. Und zwar von Monkey Island. Hintergrundinfos zu der heutigen Show bekommst du auf srf.ch/mantlix. Dort bekommst du auch den Podcast. Und ja klar, den Podcast bekommst du natürlich auch jeweils gerade nach der Show gratis zum Downloaden auf iTunes. Michael Meyer sind, sagen wir mal, oftmals ein bisschen gezwungen. Naja, so ein bisschen lat pour lat halt. Man möchte unbedingt den künstlerischen Anspruch hervorheben. Geht meistens schief. Seine neue Platte heisst «Und da stehen fremde Menschen». Naja, okay, es fällt schon natürlich beim Titel an. Gut habe ich gefunden, so ignorieren, bis ich dann gesehen habe, Moment mal, da gibt es ja noch einen Remix von Patrice Bäumel und BOOM! absolute Essential Tune. Hintergrund zu Infos zum Patrice Bäumel findest du übrigens online auf srf.ch/mentlix. Das ist mein erster Essential Tune heute oben im Mix. Michael Mayer und «Da stehen fremde Menschen», der Patrice Bäumel Remix. genau solche Tracks, denen musst du Platz zum Atmen geben. Was meine ich damit? Ich meine, beim ersten Mal ist es richtig geil. Beim zweiten Mal geht es extrem im Bein und beim dritten Mal verpeilt sein. Genau so ist mir bei dieser Scheibe gegangen. Darum heute zum dritten Mal mit in der Rotation. Es ist die aktuelle Scheibe von Anshuna Deep, ein wirklich fantastisches House- und Techno-Label aus London. Und produziert hat Yoto Cooper's Cup. Tree, das ist ein Label, das dir in sehr regelmässigen Abständen gewisse Tracks davon vorstellt. Und diesmal haben sie wieder jemanden gefunden, und zwar ein Indo. In letzter Zeit geben ja die indischen DJs und Produzenten extrem Gas. Das ist jetzt zum Beispiel Falguna Somrey. Ich hoffe, ich spreche das irgendwie richtig aus. Der Track heisst, naja, kein Plan, aber ich tue ihn zumindest auf eine Playliste. Und dann ist noch Zeit, weil der Track braucht man etwa 2 Wochen, bis er dann offiziell released wird. Hintergrundinfos, Playlisten und der Podcast zum gratis Downloaden findest du auf srf.ch/mentwix. Der Podcast bekommst du selbstverständlich auf iTunes. Naja, ganz normal halt. Heute oben präsentiert er noch Fantastisches und Stimmhaftes aus Toronto. Amber Long hat eine neue Scheibe am Start und Gänsehaut, ein Sound, sehr tiefer Techno-Sound, unterlegt mit ihrer wirklich sehr, sehr kratzigen Stimme. Geniale Mischung. Hi, this is John DeGreef. You're listening to Virus Radio with Mental X. ultimativ, deep, ultimativ, hypnotisch. Ja gut, ist auf einem Satbeat, Remix und co-produziert hat es der A&R von Herman Cataneo, sein Label, sprich der A&R. Das ist der Typ, wo man so im Labelchef ordentlich verschafft. Einen Überblick, das kommt in Frage, das tendenziell nicht, und das ist eben Graziano Raffa. So, was passiert das Wochenende im Clubland Schweiz? Ziemlich cool ist morgen zu oben der Hive Club. Naja, der brilliert ja inzwischen fast jedes zweite Wochenende mit irgendeinem Monster-Line-Up. Morgen zu oben hat er Hobo. Jetzt fragst du dich, ist das schon wieder gesehen? Ja, ist so ein Newcomer oder ein fresh Talent aus dem Haus Last Night on Earth vom Sascha. Musikalisch sehr deep, stellenweise ein bisschen melodisch und sicher sehr spektakulär auf der Hive-Anlage. Was sonst noch morgen so oben im Club Land Schweiz passiert, so fast meine Club Selections und die kriegst du wie gewohnt so Viertel ab 9 Uhr auf SRF Virus. Ich bin der Mentlix, ich bin zuständig seit über 16 Jahren, das am Wochenende die elektronische Clubmusik wird kurz von unserem Sender. Yeah! kennengelernt. Gut, kennengelernt, zumindest seine Musik, habe ich vor 4 oder 5 Jahren damals eher doch knüppelharteren Techno-Sound, inzwischen absolut spacey, bringt natürlich auch fantastische Plattenverträge ein. Unter anderem ist er beim Gregor Treschow unter Vertrag. Breaking New Soil heisst das Label. Und da haben wir was auf Hardhouse. Das ist der Boris Brecher mit Sad But True. We'll be right back. vor der Primetime und wer wäre da besser geeignet als das spanische Techno-Tour Pick and Then. The Saints heisst ihre aktuelle Scheibe und dass das Teil so extrem sexy und groovy daherkommt, dafür zeigt sich der Schweizer Lifandowski verantwortlich. Apropos Pick and Then, die gastieren morgen so oben im Clubland Schweiz. Wo und was genau so morgen so oben abgeht in der Schweiz, das erfährst du jetzt in einer kleinen, feinen Rubrik mit dem Namen SRF Virus Mental X Club Selection. Also, Club Borderline führt sein sechsjähriger Bestehen, wenn es mir recht ist, genau. Und dementsprechend und in Borderline-typischer Manier haben sie wirklich ein Monster-Techno-Line-Up zusammengestellt. Pick and Dance sind dort aus New York, The Christian, Smith, Dusty, Zahn und. Das Ganze fängt irgendwie am 10 Uhr oben an und hört irgendwann am Morgen um 11 Uhr auf. Also im Borderline morgens oben genau der Sound. Pick and Dance, Christian Smith und. Möchtest du eher so ein bisschen subtilere Tech-House haben, dann bleibst du in Basel am besten im Nordstern. Die haben wir uns so bei Mind Against eingeladen. Im Rockclub in Luzern, dort ist morgen so bei der Oliver Giacomotto. Haben Sie ein bisschen bedenkt, dass Luzern vor etwa 5 oder 6 Jahren ein absolutes schwarzes Loch auf der Techno-Landkarte war und jetzt mit dem Rockclub jedes Wochenende wirklich fantastische Line-ups hat. Ziemlich beachtlich. Also, morgen oben in Luzern im Rockclub, der Oliver Giacomotto. In Zürich zu guter Letzt haben wir von Last Night on Earth und DJ Sascha sein Label der Hobo, während in der Zukunft aus Norwegen der Prinz Thomas kommt. Prinz Thomas macht ziemlich abgefahrenen Acid House Sound. Allerdings ist die Zukunft ja ein bisschen kleinerer Club. Also wenn das nach der Stehne ziehen, müsstest du vielleicht ein bisschen früher gehen und zum Türsteher ganz nett und freundlich bitte sagen. Dann kommst du garantiert rein. Hintergrundinfos zu der heutigen Show. srf.ch/mentlex. Der Podcast bekommst du gratis zum Downloaden, gerade nach der Sendung. Und auf iTunes steht er für dich gratis parat mit dem Thema holländische Spezialitäten. Yeah, baby! Techno out of Great Britain, und zwar von Tunnel Vision. Die kenne ich dir schon seit über 20 Jahren. Und zwar hat es da mal ein Label gegeben, und zwar von Kinky Roland. Vielleicht kannst du dich erinnern, Heidi of Switzerland. Ist extrem erfolgreich gewesen. Und Heidi of Switzerland, das Label, sind so ein bisschen Mitbegründer vom frühen Goa-Trance gewesen. Du musst dir vorstellen, Goa, das ganze Psy-Gedunsel, das hat ja seine Wurzeln eigentlich im Hard-Trance. Allerdings dann eher so ein bisschen die Acid-lastigen sind natürlich die grossen britischen Labels eben wie Heidi of Switzerland oder Platypus gekommen, hat das Ganze perfektioniert. Denn so die grossen Namen sind Union Jack und Man With No Name gewesen. Und so ist das ganze Psy-Trance-Ding schlussendlich entstanden. Aber am Schluss ist eigentlich nichts anderes als ein Ableger von Hard Trance. Tunnel Vision ist es mit Solar Plexus.

Das hat jetzt natürlich einen besonderen Witz, dass der Track ausgerechnet noch «Closer» heisst. Ist nicht geplant, kannst du mir glauben. Christoph, ist das auf «Zelador», ein Label von Dave Seaman und Steve Perry. Wahnsinnige Scheibe, zum zweiten Mal heute oben mit dabei. Und weil sie «Closer» heisst, ist sie natürlich dann eben auch noch gerade der «Closer». Das heisst, wir hören uns wieder am nächsten Freitag ab der 7. Uhr oben. Die heutige Playlist, Hintergrundinfos und der Podcast zum Downloaden, das alles bekommst du in guter Stunde, und zwar auf srf.ch/mentlix. Den Podcast bekommst du natürlich auch auf iTunes in einer recht guten Audioqualität. Check einfach auf, mach iTunes auf, gib oben «Mentlix» im Suchen ein und schon siehst du das wunderbar hübsche grüne Logo, und dann hast du mich mit für die Hosentasche oder wo du mich auch im Rahmen steckst. So, wir hören uns am nächsten Samstag. Komm, gut, nein, am nächsten Freitag sehen wir. Ich habe immer noch irgendwie den Samstag im Hinterkopf. Naja, okay, nach so vielen Jahren. Ihr wisst, wenn ich auf Sendung bin, hinter der Platte spielen, am Mikrofon und völlig verwirrt hier im Studio umeinander gucken. So, komm, gute Nacht, bis dann. Ciao, ciao.